Kapitel 8 Verlorene Inselparadiese. Nicht nur in den Wäldern, deren Heimat sie sind, sondern auch in tropischen Inseln selbst sehen wir oftmals unberührte Wildnis oder beglückende Paradiese. Ob wir an den ruhmseligen Jack Sparrow oder den erfindungsreichen Robinson Crusoe denken, immer verbinden wir tropische Inseln mit dem Albtraum, unentrinnbar zu stranden und in der Einsamkeit den Verstand zu verlieren. In Reality-Shows wie Survivor oder Adam sucht Eva, gestrandet im Paradies, dienen tropische Inseln oftmals als Kulisse, in denen die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts ihre Überlebensfähigkeit, ihre zwischenmenschlichen Beziehungen und ihre Moral auf den Prüfstand stellen kann. Für viele von uns sind tropische Inseln das Ziel eines vielleicht unerreichbaren Traumurlaubs. Klares blaues Meer, feiner weißer Sand und stille Palmen. Orte, an denen wir endlich weit weg von allem sind. Für ein paar grauenhaft reiche Menschen, die es sich leisten können, solche Eilande zu kaufen, ist das bereits himmlische Realität. Aber wie dem auch sei. Vermutlich ist es gut, dass die meisten von uns in solchen tropischen Inseln Sehnsuchtsorte sehen, die für Menschen im Allgemeinen unzugänglich sind. Das gilt vor allem, weil wir gern glauben, sie seien biologisch und ökologisch leicht aus dem Gleichgewicht zu bringen. Sie sind oft klein, sodass sich Böden und Wälder bei äußeren Bedrohungen sehr schnell und in weiten Teilen der Inselfläche verändern können. Sie beherbergen zwar eine große Vielfalt von Pflanzen und Tierarten, einzelne Arten sind aber oft nur mit wenigen Individuen vertreten. Viele Pflanzen sind nicht in der Lage, ihre Samen weit zu verbreiten. Gleichzeitig haben Tiere auf abgelegenen Inseln Beutegreifern und Konkurrenten häufig nur wenig entgegenzusetzen. Wegen der engen Verbindungen zwischen den biologischen Arten kann es auch zu einer Kaskade des Aussterbens kommen, wenn nur eine von ihnen dahinschwindet. Aus allen diesen Gründen gelten Inseln ökologisch als besonders empfindlich gegenüber eindringenden, neuen, konkurrierenden Arten oder Raubtieren, Homo sapiens eingeschlossen. Die gleiche Vorstellung von Inseln zieht sich auch durch das wissenschaftliche Denken. Inselökosysteme wurden in Archäologie und Anthropologie häufig ihren Entsprechungen auf dem Festland gegenübergestellt und als ungeheuer empfindlich gegenüber der Tätigkeit prähistorischer Menschen bezeichnet. Denken wir nur an den prominentesten ausgestorbenen Bewohner einer tropischen Insel, den Dodo auf Mauritius. Er verschwand im 17. Jahrhundert, kurz nachdem Europäer auf der Insel im Indischen Ozean ihre ersten dauerhaften Siedlungen errichtet hatten. Einerseits gingen Seeleute nach heutiger Kenntnis auf die Jagd und dezimierten auf den Inseln alles Leben, das zum ersten Mal mit unserer Spezies in Berührung kam. Ohne Schutzstrategien und ohne die Möglichkeit zu flüchten oder Verstärkung von fernen Küsten zu erhalten, verschwanden Säugetiere, Vögel, Amphibien und Reptilien oftmals sehr schnell von der Bildfläche. Andererseits galten Inseln auch als von Natur aus ressourcenarm, sodass menschliche Gesellschaften nur Erfolg haben konnten, wenn sie neue, domestizierte Pflanzen und Tiere mitbrachten. Diese Lebensmittelproduzenten standen dann aber vor weiteren, allerdings anderen Fragen der Nachhaltigkeit. Der dünne Boden der Inseln neigte zu Erosion und Nährstoffverlust. Wenn man den kleinen Wäldern keine Zeit zum Nachwachsen gab, verschwanden sie unter Umständen schnell und zurückblieben magere Aussichten für Siedler, die auf Baumaterial und Brennholz angewiesen waren.